Mit welchem Recht eigentlich konnte sich der Bund der Vertriebenen, die selbsternannte Interessenvertretung der Nachfahren deutscher Flüchtlinge und Zwangsumgesiedelter, 70 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen immer noch anmaßen, die Entwicklung gut nachbarlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Polen zu behindern? Nichts anderes wäre die vom BDV geforderte Entsendung seiner Präsidentin Erika Steinbach in den Stiftungsrat der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gewesen. Jener Erika Steinbach, die nicht nur als CDU-Bundestagsabgeordnete gegen den 1992 in Kraft getretenen deutsch-polnischen Grenzbestätigungsvertrag gestimmt hatte, sondern später auch den polnischen EU-Beitritt ablehnte. In polnischen Augen symbolisiert Frau Steinbach damit schlicht eine Vergiftung der beiderseitigen Beziehungen. Als vom BDV gewünschte Präsidentin des Stiftungsrates der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung wäre sie für Polen eine der Ewiggestrigen gewesen, die bis heute Ursache und Wirkung des Zweiten Weltkrieges verwechseln, der von Deutschland angezettelt wurde, aber Polen weit stärker leiden ließ als Deutschland. Polen verlor im Zweiten Weltkrieg rund ein Fünftel seiner Einwohner und ungleich mehr Territorium als das Deutsche Reich. In welcher Form das vom BDV ursprünglich geplante Zentrum gegen Vertreibungen der polnischen Opfer der Nazi-Aggression gedacht hätte, lässt sich nur mutmaßen. Glücklicherweise, wenn auch auf Druck der vertriebenen Lobby in der Union, hat sich die Große Koalition des Themas angenommen und dafür eine Bundesstiftung ins Leben gerufen, in der der BDV nicht das Sagen hat. Damit bleibt die Chance, Flucht und Vertreibung nicht nur aus deutscher Opfersicht zu betrachten, sondern als Folge irrer Politik und irregeleiteten Völkerverhaltens im 20. Jahrhundert, mit der Perspektive später Versöhnung von Opfern und Aggressoren. Nun also der Rückzug des BDV, der sich nicht entblödet, dafür auch noch die Kritik der Sozialdemokraten und der Bündnisgrünen an seiner Präsidentin verantwortlich zu machen. Tatsächlich dürfte es wohl eher das stille Wirken von Bundeskanzlerin Merkel gewesen sein, das die unbequeme Parteifreundin Steinbach schließlich zur Raison brachte und den Weg freimachte für das förmliche Verfahren zur Benennung des Stiftungsrates durch Kulturstaatsminister Neumann. Die Kanzlerin konnte es sich nicht leisten, ausgerechnet im Wahlkampf gegen ihren SPD-Herausforderer, Außenminister Steinmeier, und ausgerechnet zum 70. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, eine nachhaltige Belastung der deutsch-polnischen Beziehungen durch die Personalie Steinbach zu riskieren. In der Abwägung zwischen der zu erwartenden innerparteilichen Kritik und dem Verhältnis zu unserem Nachbarn im Osten in diesem Jahr 2009 mit seinem vielfältigen historischen Gedenken hat Angela Merkel jedenfalls rechtzeitig den richtigen Weg gewählt.